Erster während Davids Herrschaft gab es 3 Jahre lang eine Hungersnot. David fragte Gott nach dem Grund, und Gott antwortete, dass Saul und seine Familie schuldig waren, weil Saul die Gibeoniten getötet hatte. Zweiter der König rief die Gibeoniten zu sich. Sie waren keine Israeliten, sondern Nachkommen der Amoriter. Obwohl die Israeliten ihnen einst versprochen hatten, sie zu verschonen, hatte Saul versucht, sie auszulöschen, weil er eifrig für Israel und Juda war. Dritter David fragte die Gibeoniten, was soll ich für euch tun, damit Gott unser Land wieder segnet und die Schuld gesühnt wird? Vierter die Gibeoniten antworteten, wir wollen weder Silber noch Gold von Saul und seiner Familie, und wir dürfen auch niemanden in Israel töten. David fragte sie noch einmal, was soll ich dann für euch tun? Fünfter sie sagten zum König, der Mann, der uns vernichten wollte, damit wir im ganzen Gebiet Israels nicht mehr existieren, sechster, von seinen Nachkommen sollen uns 7 Männer ausgeliefert werden. Wir werden sie in Gibeon auf dem Berg Gottes vor Gott hinrichten. Der König antwortete, ich werde sie ausliefern. Siebter der König verschonte jedoch Meribal, den Sohn von Jonathans Sohn, weil David und Jonathan einander einen Eid bei Gott geschworen hatten. Achter stattdessen lieferte der König den Gibeoniten 2 Söhne Sauls von Rizpa aus, Armoni und Meribal. Er lieferte auch die 5 Söhne von Sauls Tochter Merab aus, die sie mit Adriel aus Mihola hatte. Neunter die Gibeoniten töteten sie auf dem Berg vor Gott. Alle 7 starben zusammen in den ersten Tagen der Ernte. Zehnter aber Rizpa, die Tochter Ajas, nahm ihr Trauergewand und machte sich ein Lager auf dem Felsen. Sie blieb dort vom Beginn der Ernte, bis Regen vom Himmel auf die Toten fiel. So verhinderte sie, dass Vögel am Tag und wilde Tiere in der Nacht die Leichen fraßen. Elfter als David hörte, was Rizpa, Sauls Nebenfrau, getan hatte, zwölfter machte sich David auf den Weg. Er ließ sich die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonathan von den Bewohnern von Jabesh in Gilead geben. Diese hatten die Gebeine vom Platz in Beth-Shean geholt, wo die Philister sie aufgehängt hatten, nachdem sie Saul auf dem Berg Gilboa getötet hatten. 13. Er brachte die Gebeine Sauls und Jonathans von dort weg. Danach sammelte man auch die Gebeine der Männer, die hingerichtet worden waren. 14. Man begrub sie zusammen mit den Gebeinen Sauls und Jonathans im Gebiet Benjamin in Zila, im Grab von Sauls Vater Kisch. Der Befehl des Königs wurde genau ausgeführt, und danach zeigte Gott dem Land wieder seine Gunst. 15. Als es wieder Krieg zwischen den Philistern und Israel gab, zog David mit seinen Männern in den Kampf. Als sie in Gob lagerten, erhob sich Dod, 16. ein Nachkomme der Riesen. Sein Speer war sehr schwer und er trug ein neues Schwert. Er wollte David töten. 17. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam David zu Hilfe und tötete den Philister. Danach schworen Davids Männer ihm, du darfst nicht mehr mit uns in den Kampf ziehen, damit du nicht das Licht Israels auslöschst. 18. Später gab es in Gob noch einen Kampf mit den Philistern. Dort tötete Sibeschai aus Huscha den Saf, der auch ein Nachkomme der Riesen war. 19. Als es dann noch einmal in Gob einen Kampf mit den Philistern gab, tötete Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, Goliath aus Gath. Goliaths Speerschaft war so dick wie ein Weberbaum. 20. Als es wieder einen Kampf in Gath gab, war dort ein sehr großer Mann. Er hatte an jeder Hand 6 Finger und an jedem Fuß 6 Zehen, also insgesamt 24. Auch er stammte von den Riesen ab. 21. Als dieser Mann Israel verspottete, tötete ihn Jonathan, der Sohn von Davids Bruder Schima. 22. Diese 4 Männer stammten von den Riesen aus Gath. Sie wurden von David und seinen Männern getötet.